GOHLM242. Scheiße. Scheiße. Also, wir sind jetzt die Tonkontakte rein. von Klavier zu Eis gefunden, hier sind unsere Leihfelden. Da könnten wir natürlich hochfahren, auch mit dem Hund hochfahren könnte man das. Machen wir gleich nicht, oder? Ich vermute mal, ihr wollt 4 Stunden hier bleiben. Aber ihr werdet euch nicht sagen, könnt ihr eine kleine Aufnahme machen, die wir kurz in die Altstadt reingehen, uns das hier ein bisschen angucken. Hier, Altstadt, wo Katz rumgehen. Ich weiß gar nicht, warum die Burg Katz heißt. Das ist eine Maus. Okay, wenn es eine Mausstadt gibt, gibt es auch eine Katzburg. Ach man. Okay, wo Katz genannt? 8.06. auf dem Peter Feuer gesprengt. Wo wollen Sie von Assad? Das habe ich bei Ali mit meinem Handy angegeben. Also gucken wir uns einfach hier so die Stadt an. Das ist ja bei schönem Wetter nicht mehr hochgewandert. Oder wir werden dann eben zur Runde machen. Das ist bei dem Wetter ist gleich geschlossen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir müssen ja gucken, ob wir uns hier so ein bisschen was angucken. Wir können auch ein mal vorschlagen, hier wandern zu gehen, das ist traumhaft. Wir gehen erstmal hier rein, gucken uns wieder hier ein bisschen an. Hier war es ganz schön. Gut. Alles gut? Ja, in Ordnung. Ja. Ja. Ja, cool, danke. Danke. Danke. Ich hab hier einen. Cool. Wo ist Frau Schröers eigentlich? Ach so. Wo ist Frau Schröers? Thank you. Hast du den verloren? Oh. Ja, das schön. Dankeschön. Dieser Sehtest-Ergebnisse abfotografiert. Ich heute 43 Juni 2015. Ist es heute genauso schön oder nicht? Nein, noch lange nicht. Aber das ist mir nicht mehr so wichtig. Auto hochzukommen ist schwierig. Aber Motorrad ging auf jeden Fall. Ist WLAN hier? Wahrscheinlich. Das ist ja nett. Und? 42 Liter, 42 Liter Flüssigkeit. Wo ist denn eigentlich der? Ich dachte, die Kinder haben Restaurant. Ach doch, da lang. die Lyrics auf Neu auswendig lernen. Und welche Lyrics? Ja. So viel Eis, die du getrunken hast, bis niemand eigentlich mehr. Ey, komm mal hoch, den Sohn. Dein Verstück. Ja, bitte hoch. Ja, ist doch hoch. Nein, ich geh doch nicht hoch. Kann nicht. Cool. Soll ich das aus meinem Auge? Ja, nicht. Okay, also nimm. Ja? Wir wollten einige Fotos von der Landschaft machen. Ja? Hier hinten sind noch einige. Ist noch jemand hinter euch? Nein. Ja? Hier hinten sind noch einige. Ja, alles klar. Wenigstens schenken wir diesen Funken an Aufmerksamkeit. Weil sonst werde ich immer verachtet. Noch Kaiwei und Laureen. Thank you. doch besser, wenn die mir keine Aufmerksamkeit schenken. Da kann ich mehr machen. Sehen Sie werden. Ich leg noch einen drauf und werde direkt. England aus, ne?